19.30 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren. RIAS beginnt jetzt mit seinem Wahlsonderdienst, in dem Sie Ergebnisse, Berichte und Reportagen von den heutigen Wahlen zum 5. Deutschen Bundestag hören. Wir schalten jetzt um nach Bonn. Ulrich Dübber, bitte melden. Über aus dem Bonner Wahllokal Nummer 81, in das wir mit dem Übertragungswagen gegangen sind, um Ihnen noch einmal eine möglichst schnelle Übersicht über einige Tendenzen eines Wahlergebnisses zu geben. Sie hören hier im Hintergrund die Stimme des Wahlvorstehers, der im Einzelnen die Stimmen jetzt auf Haufen legt und sie den Beisitzern übermittelt. Sie können hören, dass hier der Name und das Wort CDU sehr häufig fällt. Das liegt daran, dass es hier sich um ein Wahllokal handelt, das immer schon für die CDU eine starke Mehrheit gebracht hat. CDU, SPD, FDP, CDU, Sie können, verehrte Hörer, an einem solchen kurzen Ausschnitt hören, dass es also hier jetzt im Augenblick ziemlich heiß hergeht. Hier wird eine Strichliste geführt und jeder der Beisitzer hat vor sich einen Haufen der Stimmen. Die meisten Stimmen sind von den Wählern gemeinsam gleich für die Erst- und für die Zweitstimme abgegeben worden. Ich will Ihnen kurz sagen, wer hier kandidiert in diesem Wahlkreis. Es kandidiert für die CDU in diesem Wahlkreis der frühere Bundeskanzler Konrad Adenauer und für die SPD der Bundestagsabgeordnete Peter Nellen, um die wichtigsten beiden zu nennen. Meine Zwischenzählung, die ich hier privat vorgenommen habe, bei 707 Stimmen, die eben hier ausgezählt waren, 707 von 993, bringt folgendes Ergebnis. Wenn Sie sich einen Bleistift nehmen wollen, können Sie das schnell einmal mitschreiben. CDU mit 410 weit an der Spitze, das wären über 60%. Ich errechne einen Zuwachs gegenüber dem Wahlergebnis von vor 4 Jahren. An zweiter Stelle die Sozialdemokraten. Sie haben in diesem Wahllokal die Freien Demokraten verdrängt mit 167. Und an dritter Stelle die FDP mit 113 Stimmen. Das also bei 707 Ausgezählten. Auf Splitterparteien entfallen Nationaldemokraten 10, die DFU 6 und die Christliche Volkspartei 1. Die anderen Splitterparteien wie AUD, Unabhängige Arbeiterpartei und FSU haben bisher noch nicht eine einzige Stimme enthalten. Wir möchten an dieser Stelle unseren Zwischenbericht aus diesem Wahllokal abschließen. Wir werden uns noch einmal melden, sobald hier das endgültige Ergebnis vorliegt. Wir schalten zurück zum Funkhaus. Von der Stimmenauszählung, die kurz nach 18 Uhr begonnen hat, liegen bisher nur unwesentliche Ergebnisse aus kleineren Stimmbezirken vor, die noch keinen Rückschluss auf den Ausgang der Wahl zulassen. In Niederroddenbach in Hessen wurden rund 2.360 gültige Stimmen abgegeben. Davon entfielen 51,9% gegenüber 55,6% vor 4 Jahren auf die SPD. Die CDU erhielt 29,1%, bisher 23,4%. Für die Freien Demokraten wurden 7,8%, bisher 8,4% der Stimmen abgegeben. In einem Wahlbezirk der Stadt Kiel, in dem rund 560 Stimmen abgegeben wurden, erhielt die CDU 54,6, bisher 54,8%. Auf die SPD entfielen 28,8, bisher 28,1%. Für die FDP wurden 12,6 gegenüber 14,3% vor 4 Jahren gezählt. In der hessischen Gemeinde Sandbach erhielt die SPD 57%, bisher 52,3% der Stimmen. Auf die CDU entfielen 33%, bisher 28,3%. Für die FDP wurden 7,3%, bisher 9,9% ausgerechnet. In Gräfenhausen im Landkreis Darmstadt erhielt die SPD 61,5 gegenüber 60,4% der Stimmen vor 4 Jahren. Die CDU erhielt 28,4 gegenüber 25,2%. Der Anteil der Freien Demokraten betrug 6,2, bisher 8,2%. Auf der zum Wahlkreis Husum gehörenden Hallig-Gröde entfielen von 13 gültigen Stimmen 10 auf die CDU und 3 auf die SPD. Wir erwarten in Kürze weitere Teilergebnisse. Die bisher ermittelten Direktmandate verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bundesländer. Niedersachsen 5 CDU, 1 SPD. Bremen 1 SPD. Nordrhein-Westfalen 3 SPD, ein Mandat CDU. Hessen 2 CDU, 2 SPD. Rheinland-Pfalz 6 CDU, 3 SPD. Baden-Württemberg 2 CDU, Bayern 9 CSU. Fast ergab folgende Stimmenverteilung: CSU 61,9% gegenüber 61,2% vor 4 Jahren. SPD 28,4%, bisher 25,2%. FDP 6,5, bisher 7,6%. Die Wahlbeteiligung betrug 87,2%. Und nun, meine Damen und Herren, kommentiert der Leiter unserer Bonner Redaktion, Helmut Meyer-Dietrich, die bisher vorliegenden Wahlzwischenergebnisse. Heute Nachmittag, meine Hörerinnen und Hörer, gab es im Bundeshaus keinen Journalisten, der auf einen Wahlsieg der Sozialdemokratischen Partei gewettet hätte. Als dann die Schätzungen der Meinungsforschungsinstitute bekannt wurden, gab es dann noch einiges Erstaunen, als nämlich das Meinungsforschungsinstitut in Allensbach es wagte, den Unionsparteien einen Anteil von 49,5% zuzusprechen, der Sozialdemokratischen Partei aber nur 38,5%. Das meistens für die Sozialdemokratische Partei arbeitende Institut Emnit hatte sich auf 45% zu 45% für die zwei großen Parteien festgelegt. Das deutete auf eine große Unsicherheit auch in der Meinungsbefragung hin. Aber als sich dann das weder für die eine noch für die andere Partei arbeitende Institut DIVO mit einem Ergebnis meldete, das dem von Allensbach nahe kam, da begannen sich die Experten im Bundeshaus zuzuraunen. Nun gehe es eigentlich nur noch darum, ob die Unionsparteien die absolute Mehrheit erringen könnten oder nicht. Nun, ganz so leicht ist es noch nicht mit den Prophezeiungen, denn diese Wahl beinhaltet doch mancherlei Unwägbarkeiten. Es ist einmal die Wahlbeteiligung, die allerdings diesmal offenbar noch über der von 1961 zu liegen scheint, und zum anderen ist es der Erfolg oder besser der Misserfolg der Splitterparteien, der noch nicht voll zu übersehen ist, weil er stärker von regionalen Ergebnissen abhängt. Da kann es also noch eine kleine Verschiebung geben. Zur Stunde darf man feststellen, dass offenbar die Hoffnungen der sozialdemokratischen Opposition, die stärkste Partei im kommenden Bundestag zu werden, nicht in Erfüllung gehen werden. Die Erfolge, die diese Partei bei den Landtagswahlen erringen konnte, ließen sich nicht wiederholen. Im Gegenteil, es ist ein Rückgang eingetreten, während die Unionsparteien einen eigentlich nicht mehr erwarteten Zuwachs verzeichnen konnten. Natürlich gilt das auch für die Sozialdemokratische Partei, wenn man Bundeswahl mit Bundeswahl vergleicht. Aber es war ja doch der gewaltige Erfolg in den Landtagswahlen, der die SPD vom Genossen Trend sprechen ließ, so als ob das nun mit dem Stimmengewinn immer so weitergehen werde. Es ist also nicht so weitergegangen und zur Stunde scheint es so, als ob die Unionsparteien in bisher für sie neue Gebiete vorgedrungen seien, während sich die Sozialdemokratische Partei in ihren bisherigen Stammgebieten behaupten konnte. Der Verlierer in dieser Wahl ist die Freidemokratische Partei, die einen großen Teil ihrer Gewinne aus der Anti-Adenauer-Stimmung des Jahres 1961 an die Unionsparteien zurückgeben musste. Im Augenblick sieht es also noch so aus, als ob sich am politischen Kräfteverhältnis in der Bundesrepublik nichts geändert habe. Eine große oder besser eine schwarz-rote Koalition scheint außerhalb des Möglichen, aber bis zum Eingang der letzten Zahlen ist eine absolute Mehrheit der Unionsparteien nicht ausgeschlossen. Ihr Endergebnis ermittelt. CDU, CSU voraussichtlich 47,3%, SPD voraussichtlich 38,7% und FDP voraussichtlich 9,4%. Gegenüber der letzten Schätzung unseres Elektronenrechners, als uns erst 32 Wahlkreisergebnisse vorlagen, hat sich folgende Verschiebung ergeben. CDU, CSU plus 0,5%, SPD minus 0,5%, FDP minus 0,3%. Nach der neuen Schätzung ergibt sich folgende voraussichtliche Sitzverteilung. CDU, CSU 245 Sitze gegenüber 242 Sitzen im Jahre 1961, SPD 202 Sitze gegenüber 190 Sitzen 1961 und für die FDP 49 Sitze gegenüber 67 Sitzen im Jahre 1961. Sie hörten eine Durchsage aus dem ARD-Wahlstudio Bad Godesberg. Wer Direktmandate gemeldet. In Rheinland-Pfalz erhielten die CDU 11, die SPD 5 Sitze. Bisher stellte Rheinland-Pfalz 10 CDU und 5 SPD-Abgeordnete. Durch die Wahlkreis-Neueinteilung hat sich die Zahl der Mandate um eines erhöht. Das Saarland entsendet 4 CDU und einen SPD-Abgeordneten in direkter Wahl in den Bundestag. Bisher hatte die CDU alle 5 Abgeordneten gestellt. Hamburg wird im neuen Parlament wie bisher durch 8 SPD-Abgeordnete, die in direkter Wahl ermittelt wurden, vertreten. Meine Damen und Herren, wir bringen Ihnen Nachrichten. Bei den Wahlen zum 5. Deutschen Bundestag zeichnet sich wiederum ein Erfolg der CDU-CSU ab. Nach den bisher vorliegenden Zwischenergebnissen konnten die Unionsparteien ihren Stimmenanteil gegenüber 1961, als sie 45,3% der Stimmen erhalten hatten, verbessern. Auch die Sozialdemokraten erzielten vor allem in Nordrhein-Westfalen größere Stimmengewinne. Die FDP musste dagegen in allen Bundesländern Stimmenverluste hinnehmen. Ein Vergleich der bisher ausgezählten Zweitstimmen aus 192 der insgesamt 246 Wahlkreise ergab CDU-CSU 48,2, bisher 46,1%. Das bedeutet einen Zuwachs von 2,1%. Für die SPD wurden abgegeben 38,7, bisher 35,6%. Das entspricht einer Zunahme um 3,1%. Für die Freien Demokraten wurden 9,4 gegenüber 12,6% vor 4 Jahren errechnet. Dies entspricht einem Rückgang um 3,2%. Alle anderen Parteien blieben unter der 5%-Grenze. Von den 221 Direktmandaten, die bisher ermittelt wurden, gewannen die CDU-CSU 142 und die SPD 79. Die Wahlbeteiligung betrug 87,3%. Die Verteilung der Stimmen auf die einzelnen Parteien war nach den bisher vorliegenden Ergebnissen recht unterschiedlich. Die Sozialdemokraten konnten vor allem in Nordrhein-Westfalen und zum Teil auch in Baden-Württemberg und in Bayern ihren Anteil verbessern. Demgegenüber verzeichnete die CDU in Hamburg, Bremen und Hessen Stimmengewinne. In ersten Stellungnahmen zu den Zwischenergebnissen äußerten sich der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende Barzel und der CSU-Vorsitzende Strauß optimistisch über den Ausgang der Wahl für die Unionsparteien. Bundesforschungsminister Lenz, FDP, erklärte ebenso wie der Parteivorsitzende Mende, im Falle einer absoluten Mehrheit der CDU-CSU würden sich die Freien Demokraten nicht an einer Koalition beteiligen. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Erler räumte ein, dass die Sozialdemokraten bei der Wahl nicht erfolgreich genug abgeschnitten haben. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Wehner wies darauf hin, dass die Sozialdemokraten wahrscheinlich einen größeren prozentualen Stimmenzuwachs zu verzeichnen haben als die Unionsparteien. Bundestagspräsident Gerstenmaier erklärte, beim gegenwärtigen Trend der Wahl sei eine große Koalition zwischen den Unionsparteien und der SPD nicht aktuell. Von den prominenten Kandidaten wurden Bundeskanzler Erhard, Bundestagspräsident Gerstenmaier sowie die Bundesminister Schröder, Seebohm, Höchel, Niederalt, Lücke, Blank und Dollinger direkt für die CDU-CSU in den neuen Bundestag gewählt. Ebenso gewannen der CSU-Vorsitzende Strauß, der CSU-Abgeordnete von Guttenberg, der Abgeordnete Majonika und der frühere Generalbundesanwalt Güde, CDU, Direktmandate. Für die SPD waren in direkter Wahl unter anderem erfolgreich der stellvertretende Parteivorsitzende Wehner, Bundestagsvizepräsident Carlo Schmidt, der Fraktionsgeschäftsführer Mommer und der Abgeordnete Heinemann. Der frühere Bundesjustizminister Stamberger, der für die SPD kandidierte, unterlag im Wahlkreis Bad Kissingen dem CSU-Bewerber Hösel. Stamberger war im Zusammenhang mit der Spiegel-Affäre aus dem Bundeskabinett ausgeschieden und kurz darauf von den Freien Demokraten zur SPD übergetreten. Im Wahlkreis 138 Wiesbaden unterlag Bundesgesundheitsministerin Schwarzhaupt in direkter Wahl dem SPD-Kandidaten Fritz.